Tag. Jo, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Steffen, wie geht's dir? Guten Tag. Guten Tag. Das sagtest du schon. Guten Tag. Gut, also. Guten Tag. Also. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Steffen, was soll das? Welch wohlschmeckendes Nass ich hier zu mir nehme, das Wasser des Lebens aus dem Wasserhahn der Stadtwerke. Es fing so poetisch an und wurde so industriell und kapitalistisch. Ja, hier aus gutem Grund, Karolinen, kalziumreich. Karolinen aus dem Kalziumreich, aus dem Reich des Kalziums. Guck das her. Oh, hier steht auch noch Mineralienreich. Aus dem Reich von Kalzium und Mineralien. Ob Kalzium und Mineralien dann nebeneinander liegt? Ja, die wurden dann, da wurde dann der Prinz und die Prinzessin wurden dann verheiratet und wurden zum Kalzium-Mineralienland. Die Vereinigten Staaten von Kalzium und Mineralien. Aber erst nach der Annektur und dem Krieg. Nein, da war kein Krieg. Nein. Das ist nicht offiziell. Nein, das sind ja, ja. Ja, tut mir leid, mir fällt kein Witz ein. Ich hab überlegt, aber mir fällt nichts ein. Ja, heute reden wir über einen speziellen Film. Richtig. Das ist einer von George Dunning. Den Namen hatte ich zuvor noch nie gehört. Ja. Ist allerdings sehr bekannt, von 1968. Und der Film heißt? Und der Film heißt Yellow Submarine. Der Trailer kommt jetzt. Das war der Trailer. Ja, was Yellow Submarine so besonders macht, ist, dass er so ziemlich über die Beatles handelt. Nein! Und der Beatles produziert wurde. Nein! Doch. Jetzt sagen wir doch, die Beatles mitspielen. Theoretisch erst ganz am Ende. Ja, das stimmt allerdings. Ja, und die synchronisieren die Hauptcharaktere. Nee, das ist Bullshit. Die synchronisieren, glaube ich, nicht die Figuren. Das sind andere Sprecher. Ehrlich nicht? Ich meine wohl. Das würde erklären, wieso die während des Films so gelangweilt klingen und am Ende so... Naja, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich hätte es auch mal wieder vorher nachgucken können, aber nee. Ich meine, das wären tatsächlich andere Synchronsprecher, die Stimmen da machen. Ja, das ist sehr gut möglich. Auf jeden Fall bei Yellow Submarine... Es fängt an in dem kleinen idyllischen Land Pepperland. Ist das bei einem Land von Calcium und Mineralien? Vielleicht. Wenn die Sea of Blue aus Calcium und Mineralwasser besteht. Sag was. Guten Tag. Davon habe ich genug. Gut, auf jeden Fall dieses komische, mysteriöse Pepperland irgendwo tief unter der See wird angegriffen von den Blue Meanies. So. Für Blaumiesen heißen die im Deutschen, da kennt man die. Also wir haben jetzt auf Englisch geguckt, weil ist eine britische Produktion. Ich glaube ja, ne? Ich gehe davon aus. Ja. Das heißt, wir haben ihn auch Stilett auf Englisch geguckt, aber ich habe den damals als Kind kennengelernt, als auf Deutsch halt, und da hießen die blauen Figuren hießen da die Blaumiesen. Ja, genau, die Blaumiesen. Blaumiesen? Die Blaumiesen. Minis. Min ist ja auch mies oder gemein. Ja. Die Blaumiesen. Ich kannte sonst nur den Ausdruck noch Blaumeisen. Ja, das sind Vögel. Eine Blaumeise ist ein Vogel. Oh. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ich habe bloß mal gehört, dass die auch so genannt werden. Nicht zu verwechseln mit dem Grünspecht. Auf jeden Fall die Blue Minis oder Blaumiesen. Genau. So kleine blaue Gnome greifen dieses Pepperland dann an, weil die angepisst sind, dass alle Leute da so fröhlich sind und so. Glücklich und so harmonisch und Musik. Und musikalisch. Und der Einzige, der aus Pepperland fliehen kann, ist der Sergeant Pepper, der dann in den... Ja, nee, da ist da Young Fred. Also Sergeant Pepper ist das nicht. Sergeant Pepper ist ja aus der Gruppe. Ah, das wusste ich auch nicht. Bin jetzt davon ausgegangen, dass der der Submarine Captain da... Das ist Young Fred. Ah. Ja, der etwas ältere Young Fred. Ja. Aber auch nur im Vergleich zu Lord Mayor, also dem Bürgermeisterlord dieses Landes Pepperland. Der ist natürlich ein bisschen älter, deswegen sagt er zu Fred eben Young Fred. Ja, okay. Alles in Relation. Auf jeden Fall, Young Fred flieht dann in einem kleinen gelben U-Boot aus Pepperland. Ja, so klein ist das gar nicht. Bei dir ist immer alles klein und niedlich. Die Blaumiesen sind auch groß und böse und alles ist monströs. Die kleinen, süßen Blaumiesen. Ich fand die auch ganz niedlich. Ich fand die gruselig. Wenn sie schlafen, sind sie aber niedlich. Das sagen die Beatles da selber. Beziehungsweise die Gruppe da um Ringo Starr. Ja, weiß ich gar nicht. Ich wär froh, wenn ich das gleich über dich sagen könnte. Sag mal mit der Story weiter. Ja, wir schweifen ab. Du hast noch 5 Sätze. So, wir machen das mal, weil du bist wieder viel zu ausführlich. Alter. Nee, komm. Challenge. Ja gut, auf jeden Fall. Young Fred landet dann in Liverpool und trifft da auf Ringo Starr. Und Ringo Starr trommelt seine Freunde zusammen. Ja, weil Ringo Starr war ja der Drummer der Beatles. Pun not intended. Okay. Und ja, die gehen zurück in das kleine gelbe U-Boot und überwinden wieder verschiedene Meere, die zwischen Pepperland und der realen Welt in Anführungsstrichen liegen und versuchen dann halt durch die Macht der Musik die Blaumeisen zurückzuschlagen. Blaumiesen. Und Pepperland zurückzuerobern. Richtig. Ja. Das ist die Story von Yellow Submarine. Ja, wie gesagt, Yellow Submarine ist wieder einer von den Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Also ich habe den ganz früh schon als Kind gesehen und fand den da auch immer sehr... Also es gibt sehr, sehr bunte und sehr schöne Sequenzen, sehr viele Musiksequenzen, weil das ist halt ein Beatles-Film. Also viele Songs von den Beatles tauchen da eben auch auf. Aber dann gibt es auch teilweise sehr, sehr so albtraumhafte Sequenzen, ne? Es geht. Also ich fand den Film jetzt nicht so wirklich gruselig. Ja, aber du musst das auch mal ein bisschen so aus der Warte eines 10-Jährigen, 8-Jährigen sehen. Ja, der ich so aus der Sicht von einem kleinen Kind oder so könnte ich mir davor schon vorstellen, dass da einige Sequenzen gruselig finden könnten. Aber ich bin ja jetzt kein kleines Kind mehr. I beg to differ. Ich wollte das jetzt eigentlich aus meiner Sicht beschreiben. Nein, aber ich beschreibe es aus meiner Sicht und ich fand den Film jetzt, also als Kind, sehr gruselig und es gibt auch heute noch Szenen, wo ich sage so, das ist also schon sehr surreal und sehr psychedelisch. Ne? It's all in the mind. It's all in the mind. I got a hole in my pocket. sehr quotable. Ja. Also es sind viele, ja, also der Film ist einfach wirklich auch eine Quelle für Zitate alles. Ne? Also viele Leute ziehen da auch so, also sind viele popkulturelle Sachen daraus erwachsen. Das geht schon wieder los. Der Film ist auch irgendwo ein Kunstwerk, also das kann man wohl schon sagen. Wobei ich gehört habe, dass bei seinem Debüt der Film erstmal relativ wenig Erfolg hatte. Das hat sich erst mit der Zeit zu so einem Kultfilm entwickelt. Und ich glaube, was den Leuten gerade damals nicht so gut gefallen hat, waren die Animationen, also die sehr so collagenhaft und zweidimensional sind. Ich meine, wir sind da am Ende der 60er Jahre. Wenn du natürlich jetzt hingehst und wieder mal, was wir häufig mal machen, Disney da irgendwie zum Vergleich ziehen, das darfst du nicht machen. Ne? Also haben die Leute ja gerade damals gemacht. Ja, das darfst du halt nicht machen, weil das ist eben eine kleine Produktion. Entschuldigung. Du kannst da nicht die gleichen Maßstäbe dran setzen wie an so einem Disney-Film. Was natürlich auch, Disney-Filme sind auch immer auch Industrieprodukte, natürlich. Genau. Und da sind einfach unheimlich viele Menschen dran beteiligt. Da steckt unheimlich viel oder wurde damals schon unheimlich viel Geld reingesteckt und viel Zeit reingesteckt. Und das Geld und die Zeit hatte man natürlich nicht für Yellow Submarine. Dafür ist natürlich der künstlerische Anspruch in dem Film schon relativ groß. Und man darf ja auch nicht vergessen, 1900, was war das, 68, 69? 68. 68. Da war Peak Beatles schon vorbei. Also da war so die größten, so die größte Zeit der Beatles eigentlich vorbei. Sicher? Es ging ja so bis 69. Ich hatte gelesen, das war gerade die Zeit, wo die Beatles ganz an der Spitze waren und trotz dessen ist der Film gefloppt, ja, aber was er rauskam. Du musst ungefähr, ich glaube, ein oder zwei Jahre später war vorbei mit den Beatles. Ne? Die haben sich dann ja auch aufgelöst und alles. Gut. Ne? Und der Erfolg diese Bedeutung, die Beatles ja heute noch haben, das ist ja dann auch erst danach, hat sich das alles erst entwickelt. Also wenn du sagst, okay, die waren auf dem Erfolg der Beatles, der Film kam auf dem Erfolg der Beatles raus, ja, okay. Der Film kam auf dem Höhepunkt der Beatles raus, jetzt habe ich es. Dann mag das sein, aber kurz danach war mit den Beatles ja vorbei. Und vielleicht war das ja so der erste bröckelnde Stein in der großen Mauer, die Beatles, wenn man so möchte. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Besonders gut gefallen haben mir die Lieder. Mhm. Also da war eigentlich fast jedes total gut. War ja auch die größten Hits mehr oder weniger der Beatles mit dabei, also eben auch, ich weiß gar nicht, Yellow Submarine natürlich, When I'm 64, All Together Now, Lucy in the Sky with Diamonds, natürlich. Eines meiner Favoriten. Und Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja. Und so etliche mehr und ja. Auf jeden Fall, was mir auch noch gut gefallen hat, war die sehr psychedelische Atmosphäre. Ach, sowas gefällt dir? Ja. Meinst du? Und dann fängst du mitten im Film an, den Film auch noch logisch zu hinterfragen, mein Freund. Das hat einer der Charaktere auch gemacht. Ja, das nennt man... Und jetzt erkläre ich die Situation anhand einer Theorie von Einstein. Das ist keine logische Hinterfragung einer Situation. Das war einfach nur der Text dieser Figur. Ja, gut. Ja, ja. Fandest du denn die Animationen jetzt schlecht oder sind die negativ aufgefallen? Nein, mir sind die Animationen nicht negativ aufgefallen. Ich fand die stellenweise auch wirklich sehr schön. Die waren meiner Meinung nach sind die Animationen eines, nämlich inkonsistent. Du hast teilweise sehr flüssige Animationen. So, es gibt dann in der Yellow Submarine die Szene, wo sie älter werden. Mm. Und dann hast du sehr flüssige Animationen, wie die Bärte länger wachsen und so weiter und so fort. Und dann hast du dann ein paar Minuten später, also sehr abgehackte Animationen. Ja. Also es ist nicht schlecht, aber insgesamt sehr inkonsistent. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man dann wirklich sagen kann. Wäre es zumindest inkonsistent mittelgut oder inkonsistent durchschnittlich oder irgendwie sowas. Entschuldigung, wäre es zumindest durchschnittlich gut oder ein bisschen weniger gut, aber dadurch konsistent irgendwo auf dem gleichen Level, glaube ich auch, dass eine schlechte Animationsqualität dem damaligen Publikum weniger aufgefallen wäre. Da gehe ich ganz fest von aus. Ja, das kann gut sein. Mhm. Lauter. Ja, das kann wohl... Ich weiß es nicht, wie ich überleiten soll. Das kann gut sein, wolltest du sagen. Ja, das ist eine interessante Theorie. Wir werden es niemals wissen. Wahrscheinlich nicht. Oder wir fragen jemanden, der damals im Kino war. Ha. Willst du so jemanden kennen? Ich glaube nicht. Du hast den Film zum ersten Mal gesehen, oder? Ja, das stimmt. Ich hatte zuvor schon von gehört, aber jetzt habe ich heute mit dir ihn wirklich zum ersten Mal gesehen. Sind dir Sachen aufgefallen, die du aus der Popkultur schon kanntest? Also Sachen, die sich drauf bezogen haben? Wir gehen mal noch nicht auf DC ein, noch nicht auf die Final Crisis, da reden wir dann gleich nochmal drüber. Ja, da fällt mir zum Beispiel ein, damals habe ich ja SmackDown geguckt, okay, vor WWE, ja. Wrestling, ja, da gab es auch ein Team von Wrestlern, die nannten sich die Blue Meanies. Okay. Die sind dann in blauen Kostümen halt in den Ring gegangen und haben Leute irgendwie mit blauer Graffiti-Farbe angespritzt. Und dann fragt sich jemand, warum ich Wrestling so bescheuert finde. Wrestling ist ja auch bescheuert. Es macht ja gerade einen Teil des Spaßes daran aus. Ja, okay. Ich werde es nie nachvollziehen können. Sonst ist dir so nichts aufgefallen? Sonst. Ich weiß noch, damals im Zeichenkurs hatte mir Ina, hieß die Zeichenlehrerin damals, mir von dem Film erzählt und sie fand den Nowhere Man, Jeremy, so toll. Und dann wollte sie so eine leicht abgeänderte Version der Figur zeichnen, so ein bisschen niedlicher gemacht. Ja, der ist ja schroff, ne? Ja, ja. Es gibt relativ viele Anspielungen in Trickserien bis heute. Es gibt eine Folge bei SpongeBob Schwammkopf, da reist Thaddäus Tentakel irgendwie durch die Zeit mit einer Zeitmaschine und schafft es dann irgendwann in so eine Dimension zu kommen, wo auch alles weiß ist. Ja. Und dann sagt er dann, oh ja, hier kann ich ja ganz allein sein. Und dann kommen auf einmal überall so, allein. Und das auch tatsächlich direkt aus der Little Submarine praktisch eine Szene entnommen, weil da gibt es eine sehr ähnliche Szene eben. Ne? Ja, das stimmt. Dann die Blaumiesen, der Anführer der Blaumiesen, den siehst du, das habe ich glaube ich aber auch schon mal gesagt in der früheren Folge, den findest du in den Powerpuff Girls wieder, nämlich Him, dieser Teufel, der ist eine direkte Anspielung auf den Anführer der Blaumiesen, auch durch diese Art zu reden, dieses Säuseln, dieses Hallo Mädchen und dann auch sofort dieses Schreien dann eine Sekunde später und diese Hintergrundmusik, wenn Him halt redet oder er, wenn er halt redet, so diese ganze Stimmung, diese ganze Figur findest du halt da wieder, aber da hat sich Craig McCracken auch ganz bewusst dran orientiert, als er den Charakter Him erschaffen hat. Mhm. Also dieses Säuselnde soll halt eben nicht darstellen, dass er irgendwie homosexuell ist. Viele Leute sagen ja, kann halt so gedeutet werden, dass das Him Homosexualität darstellt und er ist ja quasi der Teufel und dass das Homosexualität Satan ist und bla. Nee, daher kommt das nicht. Also dieses Säuselnde, was er hat, auch dieses leicht Androgyne, das kommt eben von den Blaumiesen. Von dem Anführer der Blaumiesen. Dann meintest du auch mal, es gibt noch bei Powerpuff Girls eine Sequenz, wo Young Fred auftaucht. Richtig. Ja, das ist im Prinzip die Szene, dass es irgendwie eine große Krise gibt und dann sagt der Bürgermeister, ja und jetzt haben wir hier noch eine Pressekonferenz, dann wird dann geschwenkt und dann steht er also bei dieser Pressekonferenz und sagt dann, help! We need somebody help! Just anybody help! Genau, zitiert dann Help. Help kam gar nicht vor in dem Film, glaube ich, ne? Nee. Aber da gibt's, glaube ich, also ich habe auch immer auf die Szene gewartet, wo er genau das sagt, aber die ist nicht gekommen. Aber Help kam vor, weil H is for Harry, ja. E is for Urgent, L is for Love Me, P is for Please. Also Help kam schon drin vor, quasi. Aber du hast Help in dem Film nicht drin, weil es gibt noch mal einen anderen Beatles-Film, der auch Help heißt. Ne? Genau, weil das ist wirklich ein Klassiker. Wie gesagt, der Film war schon Ewigkeiten raus, fast 20 Jahre raus, als ich geboren wurde. Und da kann man natürlich, mein Vater hat sich eben immer auch schon für Animationsfilme interessiert. Wir haben auch ziemlich alle Beatles-Platten zu Hause gehabt. Und ich kannte die Musik, ich kannte diesen Zeichentrickfilm durch meinen Vater. Und wie gesagt, also für mich ist es einfach ein sehr schöner klassischer Film. Er kam mir heute ein bisschen lang vor, weil ich hatte ihn vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor einem halben Jahr noch gesehen und hatte ihn jetzt nochmal ausgeliehen, um ihn halt zu verpodcasten und dementsprechend kam er mir heute ein bisschen lang vor, weil ich ihn ja verhältnismäßig vor kurzem noch gesehen habe. Max hat einen Zeigefinger. Mir überhaupt nicht. Ehrlich nicht? Ja, ich habe ihn ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Aber mir kam er eigentlich noch relativ kurz vor. Das waren anderthalb Stunden. Das ist knallhart, komplett durchgezogen, anderthalb Stunden. Was für ein Animationsfilm aus der Zeit eine ganze Menge ist. Ne? Also normalerweise waren Animationsfilme damals so 60, 70 Minuten lang und dann war gut. Wie lange war Watership Down? Kann ich nicht sagen, aber das dürften auch so 75, 80 Minuten gewesen sein, ja. Okay. Der kam mir dann, das kann man ja nochmal hören, der kam mir dann zum Ende ja sehr lange vor, also das wurde ja immer länger. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen, sonst wird es heute wieder eine kurze Review. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Dann sprich mal deine Empfehlung aus. Also, ganz ehrlich, ich würde diesen Film quasi jedem empfehlen. Okay. Weil es wirklich ein großer Klassiker ist, den man mal gesehen haben sollte, finde ich. Den meisten Leuten, glaube ich, wird auch die Musik ganz gut gefallen. Das sind halt die Beatles. Ne? Ja, sind die Beatles. Wer mag sie nicht? Ja. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Was würdest du bei dem Film sagen? Ich finde den Film optisch manchmal sehr anstrengend. Also er ist sicherlich empfehlenswert, weil es ist ein Klassiker des Animationsfilms, das definitiv. Man sollte ihn mal gesehen haben. Aber er ist optisch einfach sehr anstrengend. Also was man häufig merkt ist, das sagt, ich weiß nicht, ob es wohl Disney gewesen ist oder andere Leute, die mit dem ganzen Schisseler-Denken irgendwas zu tun hatten. Aber die Leute haben es damals im Kino einfach geliebt, wenn ihnen Sachen entgegenkamen. Und das hast du in diesem Film andauernd. Die springen andauernd Sachen ins Gesicht. Und wenn du natürlich im Kino sitzt, große Leinwand, und du hast dann irgendwelche Figuren, die dir dann ins Gesicht bellen oder ins Gesicht brüllen, das fanden die Leute damals extrem cool. Ich finde das heute sehr anstrengend. Weil für mich ist das irgendwie nicht nötig. Ich muss eine Figur nicht anspringen. Ne, gerade wenn ich sie auf einem kleinen Fernseher oder auf einem normalen Fernseher halt gucke, ne, im Kino ist das vielleicht noch mal was anderes. Wie gesagt, er ist optisch anstrengend. Es gibt etliche Szenen, ne, wo ich so dachte, hu, ja, Epileppi, aber happy. Ne, also viele Farbwechsel schnell sind. Und es ist halt so auch diese Pop-Art aus den 60er, 70er Jahren, ne, die einem da entgegenkommt. Also wenn einem der Look des Films nicht gefällt, und das hat man eigentlich in den ersten 10, 20 Minuten raus, dann könnte man da schon mal ein Problem kriegen. Aber ansonsten, wie du sagtest, ne, wer mag die Beatles nicht? Oder ich habe es gesagt, ist ja auch egal. Wer mag die Beatles nicht? Also von der Musik her ist es super. Es ist ein bisschen so schwebend, ein bisschen getragen, aber so insgesamt ist es eigentlich ein schöner Film mit einem Happy End. Ne, ein paar lustige Szenen. Heute würde das sicherlich von der Dynamik nochmal ein bisschen anders laufen. Es gibt ein paar Längen in dem Film, aber ansonsten, also mir persönlich gefällt er ja einfach aus nostalgischen Gründen auch sehr gut. Und ich warne euch aber vor, wenn ihr ihn noch nicht kennt, er ist optisch einfach extrem anstrengend, eben auch wegen dieser teilweise sehr absurden Charaktere, die da dann rumlaufen. Ne? Hat auch ein bisschen britischen Humor. Ja, das kommt daher, weil es ein britischer Film ist. Ja. Das muss man, britischen Band. Das muss man natürlich dann auch noch mögen. Ne? Also britischen Humor in dem Film, das muss man dann eben auch noch mal mögen. Ja, gut. Okay. Dann lass uns doch noch mal eben so ein bisschen über die Final Crisis reden und über wie die Yellow Submarine eben auch so ein bisschen DC inspiriert hat. Nämlich in der Final Crisis gibt es dieses Schiff, was in der Lage ist, durch das Bleed zu gehen, zu schwimmen, zu fliegen, nämlich die Ultimate Thule. Das ist dieses Bleed-Schiff. Und da hat sich Grant Morrison ganz offensichtlich an der Yellow Submarine orientiert. Mhm. Man sieht dieses Schiff in der Final Crisis, man sieht dieses Schiff aktuell, oder hat es gesehen, ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird gerade. Also momentan sind wir noch mittendrin in Multiversity. Dementsprechend sieht man das eben auch nochmal in Grant Morrison's Multiversity sehr deutlich, dieses Schiff. Und du hattest ja auch schon richtig bemerkt dann irgendwann, die Yellow Submarine scheint durch Musik zu funktionieren. Und das ist bei der Ultimate Thule ist es ganz genauso. Mhm. Ja. Ja, da ist halt dieser Bezug zur Musik und irgendwie Aristoteles hat mal geredet von der Musik der Sphären und so. Ja, Music of the Spheres, ne, das genau. Wenn du jetzt hingehst und sagst, die Blaumiesen mochten die Musik nicht, ne? Ich glaube, einer der ersten Sätze in der Final Crisis ist Dark Side hates music. Und das ist einfach wirklich total fantastisch. Und Dark Side als Blue Mini. Ja, aber guck ihn dir an. Blue Side. Ich weiß noch, wie Grant Morrison auf der Comic-Con gesagt hatte, alles im DC-Multiversum ist Musik. Und viele Leute hätten ja auch nicht verstanden, warum Superman Darkseid in der Final Crisis zu Tode gesungen hat. Und das ist ja das, was passiert. Er singt ihn ja an. Ne, mit diesen Schwingungen, die da rauskommen. Und ich glaube, Morrison sagte auf der Comic-Con 2014 auch, er wüsste jetzt aber nicht, welches Lied konkret das DC-Multiversum wäre. Wahrscheinlich irgendwas von Lady Gaga. Fand ich schon sehr cool. Ne, also, das kann man sich ja noch überlegen. Das kann man sich dann vielleicht noch mal überlegen. Es ist auf keinen Fall irgendwas von den Beatles, aber da reden wir dann mal woanders drüber. gut, also da hat also dann dieser Film oder auch diese Yellow Submarine, also wenn man die neben die Ultimate Foolish stellt, könnten das Schwesternschiffe sein. Welche Musik macht dann wohl Dark Horse oder Marvel? Dark Horse ist so schwerer Wikinger-Pop. Wikinger-Pop? Wikinger-Pop. Ich kenne nur Viking Metal. Gibt's das auch, Wikinger-Pop? Ist das ein Begriff? Wir blenden mal leise diesen Beitrag aus, weil... ja, ich bin ja ganz oft bei der Seite Comic Vine online und da ist Damian Wayne, mein Lieblings-Robin, zum Charakter des Monats geworden. Genau. Gewählt worden. Und da gibt es dann immer so ein... solche Artikel, da wird dann ein Voting veranstaltet, in dem der Charakter des Monats gegen diverse andere Comic-Charaktere antritt. Und da waren halt diesmal die Turtles von IDW dabei. Oder grundsätzlich, waren das denn jetzt wirklich die IDW-Turtles oder grundsätzlich Raphael? Grundsätzlich Raphael, aber halt in der Diskussion wurden halt meistens die Feeds, also die Szenen aus dem IDW-Universum gezeigt halt, weil das halt so die aktuellste Comic-Darstellung von den Turtles ist. Okay. Du beugst dich schon wieder vor. Ist. Und jetzt haben wir jetzt eben schon angefangen zu diskutieren und ich habe gesagt, jetzt nehmen wir das einfach mal auf, ja. Weil ich denke, das ist eine Diskussion, die sollten wir wirklich mal im Podcast führen. Weil ich sehe das tatsächlich nicht. Ich meine, ich bin ein großer Turtles-Fan und wie man gehört hat, auch ein bisschen so ein Damien-Hasser. Mhm. Aber ich sehe das trotzdem nicht. Ich sehe nicht, dass... du hast aber gesagt, Raphael gewinnt. Also das ist am Ende rausgekommen, dass Raphael... also den Kampf gewinnt. Aber der Charakter, ich muss noch mal eben zu diesem Modus fragen, weil ich habe den Modus nicht verstanden. Es wird ein Charakter des Monats gewählt, der wird festgelegt. Ja. Das war jetzt in diesem Monat Damien. Ja. Und dann wird dieser Charakter des Monats wird dann verschiedenen Figuren gegenübergestellt. Und genau. Gesagt, würde dieser Charakter gewinnen oder nicht? Genau. Und das Voting hat ergeben, Raphael gewinnt. Ja, das stimmt. So, Raphael hat gut, dann habe ich es richtig verstanden. Ich dachte, ich hätte es andersrum verstanden, weil du hast gerade ein bisschen anders erklärt. So, genau. Und wir hatten da vor einer Woche schon mal drüber gesprochen, da war das Voting noch gar nicht fertig, noch nicht ausgewertet. Ich habe es auch gar nicht mitbekommen, weil ich bin auf der Seite wirklich nur, um mal eben was für die Seite zu verlinken. Und ich persönlich, ich sehe das tatsächlich anders. Also ich, trotzdem ich so ein bisschen so ein Damien-Hasser bin und eigentlich ein ziemlicher Fan der Turtles, bin ich der Meinung eigentlich, dass Damien gegen Raphael gewinnen könnte. Oder gegen einen der Turtles. Wieso denkst du, hat er da einen Vorteil gegenüber den Turtles? Weil in meinen Augen sind die Turtles ungefähr, ich glaube Damien und einer der Turtles, Raphael ist vielleicht ein bisschen bulliger, aber die beiden dürften in etwa groß sein, gleich groß sein. Ne? Also so von der Größe her sind die ungefähr gleich groß. Ungefähr so um die 1,50, 1,60, wie groß ist so ein großes Damien, wie groß ist ein 12-jähriger Junge? 1,60. Schwierig zu sagen. Aber sagen wir mal 1,50, 1,60 und so groß sind eben auch die Turtles. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, Wolverine ist auch so groß wie die Turtles, der ist auch nur 1,60. Das ist auch Fakt. So, das heißt, also einen größten Vorteil hat keiner von den beiden. So, jetzt hat natürlich ein Turtle das Training eines Ninjas, das hat Damien aber auch. Ja, aber die Ninjas in den IDW-Universum können doch mehr als die Ninjas in dem Batman-Universum, oder nicht? Zum Beispiel es wird dabei ja natürlich auch immer ein bisschen diskutiert im Chat und man versucht dann auch wirklich die Kommentare, die Argumente des anderen auszuhebeln so ein bisschen. Ja, klar. Hat jemand gezeigt, so ein Bild, wo die Turtles gegen irgendwie so einen komischen Geist oder so kämpfen und dann springen die mehrere Meter hoch. Und das sieht man eigentlich in den normalen Batman-Comics nicht. Die Ninjas sind da immer noch so menschlicher dargestellt als in den Turtles-Comics. Jetzt hast du ja gerade im Falle von Raphael, da hatte ich ja nochmal so nachgefragt, war es jetzt wirklich speziell Raphael oder war es grundsätzlich die Turtles? Und dann sagtest du ja, ging jetzt wirklich tatsächlich um Raphael. Ja. Jetzt ist Raphael ja tatsächlich in den Comics, und das ist immer auch schon so gewesen, einerseits von Splinter trainiert worden und ist aber zeitweise auch bei Shredder gewesen. Das ist ja eine wichtige Storyline bei den Turtles, dass Raphael so ein bisschen abtrünnig wird und dann eine Zeit lang auch im Foot Clan arbeitet. Mhm. Man könnte jetzt ja argumentieren, dass der ein super Training gehabt hat und bla und Foot Clan und Splinter, also Ninjutsu und Böse, was der Geier. Ne? Böses Ninjutsu. Aber das Gleiche, im Prinzip hat Damien doch im, wie hieß der, Clan des Schatten? Du weißt die League of Assassins. League of Assassins, genau. Liga der Schatten heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Die ist die, glaube ich, dann bei Nolan auf Deutsch. Und dann, da ist er doch auch trainiert worden. Es gibt auch genug Batman-Hefte, die auch zeigen, wie krass der von Talia al Ghul tatsächlich trainiert wird. Ja, stimmt. Aber dann aber auch wirklich bis zum bitteren Ende und wie oft besiegt sie ihn. Und sie piesackt ihn so lange, bis er in der Lage ist, sie zu besiegen. So, und das ist doch einfach ein ganz anderes. Er trainiert dann mit irgendwelchen mutierten Fledermausmännern und weiß der Geier. Und hat es da auch mit Monstern zu tun. Und sie nimmt ihn ja richtig hart dran. Und allein das Training, ne, also da, wo Raphael, ich meine, im Turtles-Universum gibt es auch Monster und Dämonen und alles. Das wird auch überhaupt nicht. Und Science-Fiction, das ist ja genau dieser Mix in den Turtles, den ich so cool finde. Aber Raphael trainiert mit Splinter und seinen Brüdern, aber und dann im Foot Clan, aber auch nur mit anderen Menschen. Und maximal vielleicht noch mit 2-3 anderen Mutanten. Ich glaube, der hat gegen Allopax gekämpft und das war's dann. Also gerade wenn du jetzt die aktuelle Kontinuität nimmst, da ist ja dann diese Schneefüchsin ist auch noch mit am Start, also Allopax. Und maximal hat er mit der noch trainiert, aber die hat auch keinen kräftemäßigen Vorteil. Weil das ist eine Schneefüchsin, die ist vielleicht ein bisschen flinker als andere. Da, worüber du jetzt redest, das war Ausgabe 0 von Batman und Robin in der New 52. Genau. Also zuvor hat Damien, glaube ich, auch nur gegen normale Ninjas trainiert. Aber das ist genau das Set, wo er dann hinterher dieses Kostüm von Batman hat und sagt, oh, I'm a bat. Ja. Und dann als kleines Kind in diesem riesigen, ja. Oh, I'm a bat. Genau. Ja, dazu muss man sagen, wenn Damien verglichen wird so mit den anderen Kämpfern, zum Beispiel bei den anderen Robins, im Batman-Universum, da zieht er doch öfters den kürzeren. Aber weil er, du hast ja mal dieses eine Heft, war das bei World's Finest, wo er gegen Helena Wayne kämpft. Ja. Gegen Helena, das ist Helena Wayne, ne? Ist er Erde 2. Helena Wayne. Gegen Huntress kämpft. Und da zieht er doch, glaube ich, auch den kürzeren. Also nicht wirklich. Damien kämpft gegen Helena Wayne und sie blockiert seine Attacken nur. Am Ende schmeißt er sie dann auf so ein. Schnee, irgendwas? Nein, nicht Schnee. So ein Trashcan, so. Mülltonne. Ja, eine riesen Mülltonne. Und landet dann auf ihr, oh ja, und dann kommt halt Power Girl herbei und beendet den Kampf durch. In der ziemlich beheimaten Szene, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und, versuch bitte mal ruhig zu sitzen, weil die Bank quietscht furchtbar. Stimmt. Was genau meinst du jetzt, sieht man durch diesen Kampf mit Helena Wayne? Ich hatte das anders im Kopf, weil ich hatte das Heft selber nicht gelesen, was mir davon nur erzählt. Ich war der Meinung, dass sie einfach den größten Vorteil hat, weil sie ist ja wesentlich größer als er. Mm. Und dass sie dadurch irgendwie in der Lage wäre, ihn auszuboten. Aber scheinbar scheint das ja dann noch anders gewesen zu sein. Also ich find's einfach wirklich schwierig, weil die Turtles, du hattest ja dann auch gesagt, in der Diskussion wäre erwähnt worden, die Turtles seien ungefähr auf dem Power-Level wie Captain America. Ja. Ne? Und da kann Damien ja nicht mithalten. Ja, jetzt, wo er Superkräfte hat, vielleicht. Weiß man ja nicht, ne? Und Captain America ist schon ziemlich kickass. Der ist auf jeden Fall stärker als ein normaler Mensch. So, aber auch dieses Power-Level sehe ich halt einfach auch nicht. Weil die haben es da einfach nur mit einer Horde vom Foot Clan zu tun und die boxen die Turtles dann einfach weg. Und das ist einfach so das einzige, also diese Menge an Leuten, die auf sie zustimmen, ist einfach die einzige Herausforderung, die damit zu tun haben. Klar, gegen den einfachen Foot-Soldaten würden die. Das wäre auch eine Leichtigkeit für die, da irgendwie diese Futsoldaten wegzuballern. Aber tatsächlich ist es doch eigentlich so, dass im Grunde genommen haben die in der IDW-Kontinuität immer nur gegen andere Mutanten gekämpft. Ja, zum Beispiel Bebop und Rocksteady. Ja, gegen die haben die noch nicht wirklich, doch jetzt neulich, aber relativ spät erst. Die haben es also erst mit Allopax zu tun, dann mit diesem Adler. Jetzt ist auch dieser Hai dazu, war das ein Hai? Ich glaube, da ist auch ein Hai dazugekommen. Also diese neue Serie hat unheimlich viele neue Mutanten. Und gegen Bebop und Rocksteady mussten die dann aber tatsächlich auch mit mehreren antreten. Das haben nicht nur die Turtles alleine gemacht, da waren noch etliche andere Leute dabei. Da war die Krabbe dabei, dann Gecko war mit dabei, dieser neue Charakter, also etliche neue Charaktere. Und Pigeon Pete, die bescheuerte Taube. Die war auch noch mit, hey, you're wearing my house. Genau. Aber wie gesagt, die Bebop und Rocksteady sind nochmal ganz andere Powerhouses, weil die ganz anders vom Kräftelevel ganz anders sind als die Turtles. Und da mussten sie dann aber auch mit mehreren Leuten dran. Dazu hat Damien auch noch einen Vorteil, das ist nämlich seine Ausrüstung. Die Gadgets, ne? Ja. Und die Turtles haben halt eben nur ihre Ninja-Waffen, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Und er hätte im Groben und Ganzen hätte er im Prinzip die gleiche Ausrüstung, wie es auch Batman hätte. So, und im Zweifelsfall ist das vielleicht der entscheidende Vorteil. wie gesagt, ich finde es halbwegs schwer, das Kräftelevel der Turtles einzuschätzen, aber so auf Captain America sehe ich die einfach nicht. Sag ich ganz ehrlich. Und ich meine, das kann jetzt ein ausgewiesener Turtles-Fan, der das 30 Jahre wirklich im Detail beobachtet hat, nochmal besser beurteilen. Ne? Also wer sich davon den Hörern nochmal berufen fühlt, einen Kommentar abzulassen, bitte meldet euch mal dazu, wenn ihr euch mit den Turtles besser auskennt als ich. Das soll es geben, weil ich bin jetzt nicht so der ausgewiesene Turtles-Nerd. Ich bin einfach nur so ein Allround-Fan. Ich mag halt die Turtles einfach auch schon seit den frühen 90er Jahren. Dementsprechend wage ich einfach mal zu behaupten, ich kenne mich da relativ gut aus, weil ich habe so ziemlich alles auch mal gesehen und gelesen. Nur wenn du die aktuellen IDW-Turtles als Beispiel nimmst, dann haben die einfach nicht das Power-Level, was Captain America hat. Und wenn du wirklich dann im Prinzip zwei gleich große, gleich gut trainierte Figuren hast, dann ist für mich Damian einfach, weil der ist flinker im Zweifelsfall, ist meiner Meinung nach eher besser trainiert und auch ungewöhnlicher trainiert, als es die Turtles sind. Ne? Selbst wenn du Raphael nimmst, der eben sowohl von Splinter als auch von Shredder trainiert wurde. Ne? Das ist, also in meinen Augen hat Damian da einfach bessere Karten. Und das von mir, der Damian überhaupt nicht mag. Und dann will ich nochmal im Voraus schon ein Gegenargument aushebeln, dass vielleicht einige Leute, die für die Turtles argumentieren wollen, jetzt bringen. Damian ist nicht mehr so leichtsinnig, wie er früher war. Also früher hat man ihn oft gesehen, wie er so direkt auf den Gegner zugesprintet ist und dann ihn irgendwie versucht hat, durch Schlagen und Treten halt näher zu machen. Mittlerweile kämpft er auch viel taktischer. Ja. Das hat man zum Beispiel gesehen während Night of the Owls, wo er da den Talon ausgeschaltet hat. Genau. Oder du erinnerst dich vielleicht aus den Annual diesen Tusk. Also wirklich dieser Kerl, der da auch einmal Batman zu Klump gehauen hat. Dieser Walross-Typi da. Dieser Elefantenmensch da. Ja, oder so. Ja, den hat er ja auch ausgeschaltet. Stimmt. Und da merkt man halt auch, Damien kommt auch mit diesen großen Gegnern auf Killer Croc-Level mittlerweile klar. Du hattest aber auch, glaube ich, gesagt, das Voting ist ja relativ knapp ausgegangen. Irgendwie 50 zu 40 oder irgendwie so. Ja, ich glaube, am Ende hatte Damien 40% oder 41% und Raphael 53%. Und der, Rest, und der Rest war unentschieden. Achso, wollte schon sagen, das macht keine 100%. Ja. Ja gut, unentschieden. Ja gut, aber dann ist das jetzt auch nicht so deutlich ausgegangen. Ne? Dann haben vielleicht einfach da die Turtles-Fanboys da an dem Tag besser geklickt. Scheiß Batman! Also das hört man bei Comic-Wein verdammt oft. Da gibt es viele Leute, die wirklich auch sehr anti-Batman sind. Ja, vielleicht und bei jedem Kampf, Batman gewinnt doch sowieso am Ende, wieso reden wir darüber überhaupt? Gut, ich versuche nochmal dieses, ist das Voting ist noch online, das bleibt auch online, oder? Du kannst nochmal dir den Artikel ansehen, aber das Voting ist halt vorbei. Und also, man kann das noch nachvollziehen. Mhm. Mittlerweile läuft ein anderer Kampf, das ist ein Teamkampf mit Batman und Damian zusammen gegen Daredevil und Elektra. Wie gesagt, also für mich so als Bottomline ist da drunter einfach so, wie gesagt, als du dann sagtest, ja, das ist nicht nur Voting, die diskutieren auch, habe ich gedacht, okay, dann ist das vielleicht Voting und dann geht jemand, ein Redakteur vielleicht nochmal drüber und guckt, oder vielleicht kannst du in der Diskussion selber nochmal was mit beeinflussen, aber wenn das ein reines Voting ist, dann ist das meiner Meinung nach total variabel und dann ist das wirklich nur unter den paar tausend Leuten, die da jetzt gerade vielleicht, ich weiß nicht, wie groß die Leserschaft von Comic-Wein ist, das ist schon relativ groß da, dann ist das aber wirklich nur die Meinung dieser paar tausend Leute, die da an dem Tag gerade geklickt haben. So, und dementsprechend ist das auch auf keinen Fall repräsentativ. Und wenn die Diskussion, die da geführt wird, auch gar nicht in das Voting mit reingezogen wird, dann so what. Ne? Aber allein so dieser Vergleich Damien und Raphael, so wie gesagt, da hat meiner Meinung nach Damien die besseren Karten. Und wenn ihr ein Turtles-Fan seid und ihr könnt das besser beurteilen, bitte, bitte meldet euch mal, wie ihr uns erreichen könnt. Erfindet doch einfach mal eine E-Mail-Adresse. Nein, Quatsch. Erfahrt ihr dann in den Shownotes zur Sendung auf www.plasticman.de. Auf nerdnerd.blogsport.de. Ja. Jetzt auch mit Blogsport. Nerdnerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback,